Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Vinylreports. Diesmal mit Neuerscheinungen im LP-Format und einigen alten LPs. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. You can't judge apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Oh, baby, hear what else I gotta say. You got your radio turned down too low. Turn it up. Ow. You can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her man. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Come on. You can't judge right from looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you can't judge me. Ain't like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Sozusagen als vorauseilende Verbeugung gab es gerade diesen Song. Gespielt und gesungen wurde er von Bo Diddley und der wird am 30. Dezember 75 Jahre alt. You Can't Judge a Book by Its Cover heißt der Song, eine Willie Dixon-Komposition, die Bo Diddley 1962 für das Chicagoer Label Chess Records aufgenommen hatte. 11 Jahre später hörte er sich in Begleitung von englischen Musikern unter anderem so an. We'll be right back. Delay zusammen mit unter anderem Eddie Hardin Orgel, Ray Fenwick Gitarre und Roy Wood Bass. Bojam, ein Track von seinem 73er Album The London Bo Diddley Sessions. Ausschließlich Musik von Vinyl-LPs gibt's noch bis 3 Uhr hier im zweiten Teil des Vinyl-Reports im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Heißt treffenderweise eine LP-Kompilation, die 1984 von CBS veröffentlicht wurde. Nur 1A-Drummer sind da zu hören, Gene Krupa, Art Blakey, Max Roach, Louis Belson und der, der gerade getrommelt hat, das ist Lionel Hampton. Drums Fight heißt die Live-Nummer, aufgenommen anno 1956. Um Musik von alten und neuen Vinyl-Schallplatten geht's heute nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk. 1970 veröffentlichte das Londoner Island Label eine Doppel-LP namens Bumpers mit diversen Tracks von Acts des Hauses, von Free zum Beispiel, Nick Drake, Jethro Tull und von Spooky Tooth. You blood. I'm crying, sitting on a cornflake, waiting for the band to come. Corporation t-shirt, stupid bloody Tuesday, man, you better know. Pornographic priestess, boy, you better know the girl, let your niggas down. Eine bleischwere Coverversion der Beatles-Nummer I'm the Walrus vom letzten Album der Band Spooky Tooth. The Last Puffer ist diese LP und sie erschien 1970. Die Original-LP von Spooky Tooth habe ich leider nicht, dafür aber den Bumper-Sampler von Island Records und da gibt's diese Version von I'm the Walrus eben auch drauf. Es ist noch immer 1970, genauer gesagt, es ist März 1970. Die US-amerikanische Plattenfirma Elektra veröffentlicht eine Sammel-LP mit 5 Königen eines besonderen Instruments. Thank you. Das waren gleich zwei Stücke hintereinander von ein und derselben LP. Sweet Steel, The Pedal Steel Guitar Album heißt die Platte. Sie erschien im Frühjahr 1970 und stellte fünf Meister des vielseitigen Instruments vor. Die Version von Yesterday gerade wurde von Sneaky Pete und Buddy Emmons gespielt. Bei Sunshine of Your Love glänzten Rusty Young und wieder Sneaky Pete. Als nächstes gibt es die beiden ersten Nummern einer LP, die in unseren Tagen erschienen ist. Thank you. Fashion nennt sich der Musiker. I'm the Crazy Hoover Man heißt sein drittes, gerade erschienenes Soloalbum, und das waren gerade die ersten knapp 7 Minuten von dieser LP. Der Beginn einer kurzweiligen Abenteuerfahrt durch diverse Musikstile und Instrumentalklänge, mithilfe von Computer und lebendigen Musikern eingespielt. Karl Österheld ist der bürgerliche Name von Carlo Fashion. Karl Österheld ist nicht nur als Soloartist tätig, man kennt ihn auch als Pianisten, Perkussionisten bei Tide and Tickle Trio und als FSK-Drummer. Die beiden Nummern, die zu hören waren, heißen Panegyricus Nummer 1 und Thank You, Mr. Charms. Das nächste Stück kommt von einer Band mit Vorliebe für barocke Titel. Erstens heißt die Band tatsächlich The Silver Mount Zion Memorial Orchestra and the Tralala Band with Choir. Zweitens heißt ihr neues Doppelalbum This Is Our Punk Rock, The Rusted Satellites Gather and Sing. Und drittens dauert der nächste Titel im Original eine ganze LP-Seite lang. Die ersten 7 bis 8 Minuten davon gibt's jetzt. Der Song heißt Goodbye Desolate Railroad. It's rolling. Thank you. aus Kanada kommt diese Abschiedsimpression von einem verfallenen Bahngelände. Goodbye Desolate Rail Yard heißt das Stück. Zu finden auf Seite 4 eines neuen Vinyl-Doppelalbums von The Silver Mount Zion Memorial Orchestra and the Tralala Band with Choir. Hier sind andere Stimmen aus der Jetztzeit. Not in our name. Das waren zwei Statements von Musikern, die zur durchaus nicht kleinen Gruppe von Gesinnungstätern gehören, die in diesem Jahr tönende Opposition gegen die Aktion der Bush-Regierung veröffentlichten. Einige stellten Antikriegslieder ins Internet, Billy Bragg, Amy DiFranco, die Beastie Boys etwa. Andere formulierten in Interviews ihre Kritik oder andere veröffentlichten wiederum ihre Songs auf offiziellen CDs oder in Vinylform. Das war zuerst Anti-Flag mit einem Song, der den US-Präsidenten Lügner, Dieb und Killer nannte. Im eng beschriebenen Beiblatt der LP sind seriöserweise nähere Ausführungen zu den Vorwürfen zu finden und die Angabe zu den Quellentexten, auf denen die Informationen beruhen. In diesem Fall zum Beispiel Artikel aus der New York Times und der Washington Post. Anti-Flag sind ein Quartett aus Pittsburgh, Philadelphia. Als Executive Producer ihres Albums The Terror State fungierte Ex-Rage Against the Machine-Gitarrist Tom Morello. Nach Anti-Flag gab es eine Rede von Saul Williams, eingebettet in Musik von DJ Goo. Not in Our Name heißt das Projekt. Mixer haben DJ Spooky, Cold Cut und eben DJ Goo beigesteuert. The Pledge heißt dieses Stück, der Schwur, diverse Dinge nicht in unserem Namen geschehen zu lassen. Die Mini-LP erschien in diesem Jahr bei dem englischen Label Ninja Tune. Auch in diesem Jahr erschienen ist die nächste Sammel-LP verschiedener Bands aus Oki Rios auf Jamaika. 1975 entstanden die Aufnahmen und einer der Pianisten ist Horace Swerby alias Augustus Pablo. Und das hier sind die Skulls mit Leadsänger und Komponist Tony Thomas, Black Slavery Days. Zwei Soundcheck-Stunden mit Musik von Vinylschallplatten gehen so langsam zu Ende. Das waren gerade die Skulls aus Oki Rios auf Jamaika mit der Geschichtsstunde Black Slavery Days. Ein Track aus dem Jahr 1975, der jetzt mit diversen anderen Songs von Bands aus Oki Rios wiederveröffentlicht worden ist, auf Vinyl-LP von dem Londoner Label mit dem schönen Namen Honest John Records. Gleich um 3 Uhr gibt's hier im Deutschlandfunk die Nachrichten. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch Musik von einem gerade erschienenen Vinyl-Doppelalbum von Jimi Hendrix. Hier sind Jimi Hendrix, Billy Cox und Mitch Mitchell live in Berkeley Community Center am 30. Mai 1970. Hey Baby. looks in space with a smile on her face, and she points and says, from the land of the new rising sun.